hat an der Uhr gedreht. Bekommt der Nerd, bekommt der Nerd. Ist es wirklich schon zu spät? Bekommt der Nerd, bekommt der Nerd. Wer ist verrückt und leicht gestört? Bekommt der Nerd, bekommt der Nerd. Wenn ihr euch fragt, was ihr gleich hört, die Sendung mit dem Nerd. Herzlich willkommen bei der Sendung mit dem Nerd. Ich habe ein kurzes Update zu machen, weil ich Kritik bekommen habe. Ich möchte auf diese Kritik auch von offizieller Seite aus eingehen, um einfach nochmal so ein offizielles Statement dazu abzugeben. Die Kritik betraf meine Kritik wiederum am Projekt Talk Talk Fox. Ihr könnt euch den Beitrag in seiner Gänze gerne nochmal in der Sendung mit dem Nerd Nummer 21 anhören. Die Sendung steht euch zum freien Download zur Verfügung, ist genau in dem Post hier davor, wenn ihr auf den Blog geht oder halt eben im RSS-Feed. Die Sendung ist am 5. Januar, ja, am 5. Januar 2016 auch im Blog erschienen. Das originale Veröffentlichungsdatum war der 31.12.2015. Dort ist diese Sendung originär im RSS-Feed veröffentlicht worden. Das heißt, so lange ist die Sendung veröffentlicht gewesen. Aufgenommen habe ich sie circa, ich kann das nicht mehr so ganz genau sagen, irgendwann eine Woche circa vor Weihnachten. Das heißt, irgendwann im Bereich vom 15. bis 21. Dezember. Ich kann das deswegen nicht mehr so genau sagen, da die Sendung mit dem Nerd aufgrund ihrer Länge in Blöcken aufgezeichnet wird. Meistens in zwei Blöcken an zwei Abenden. Das heißt, den ersten Block, den ihr hört, bis zur Pausenmusik, bis zur ersten großen Pausenmusik, das ist meistens der erste Abend. Und das war eben auch bei Talk Talk Fox und auch bei der Kritik zu Panels der Fall. Die Kritik zu Talk Talk Fox und Panels habe ich an einem Abend aufgenommen und die Comic Reviews und den ganzen Magazinteil am Ende entsprechend am Abend da drauf und dann eben auch an zwei getrennten Abenden produziert. Und bis so eine Sendung inzwischen fertig ist, kann es schon mal bis zu 3-4 Tagen dauern, bis wirklich alles fertig ist, die Sendung hochgeladen ist, Shownotes geschrieben sind, zumindest dieses rudimentäre Angebot, was ich da liefere. Das kann schon mal mehrere Tage dauern, das ist nicht alles an einem Abend erledigt. Das als Hintergrundinformation für das, was jetzt folgt. Die Produzenten von Talk Talk Fox, namentlich dem Henrik und Sarah Burini, das waren die beiden, mit denen ich da am häufigsten dann eben auch gesprochen hatte, die dann auch am intensivsten mit mir da in Kontakt gepflegt haben, haben offensichtlich kritisiert und ich verstehe diese Kritik nicht. Vielleicht könnt ihr als Hörerschaft mir das nochmal erklären. Haben an meiner Kritik offensichtlich keinen Gefallen gefunden, weil ich konnte es offensichtlich nicht beurteilen. Das ist so die Quintessenz, die ich da rausgezogen habe. Da, und das wurde dann herausgehört, ich ja nicht alles konsumiert hätte und mir deswegen keine Review erlauben dürfte. Ich erkläre euch mal, wie das Internet funktioniert, auch von Konsumentenseite. Man guckt nicht alles, man hört nicht alles, man hört Sendungen auch nicht zu Ende. Gerade wenn es lange Formate sind. Kann sein, dass die Leute im Chat auch die komplette Länge über bei der Sendung dabei bleiben, sich interagieren, das weiß ich nicht. So. Aber Podcasts und YouTube-Sendungen, die werden nie ganz konsumiert. Sondern da wird sich kurz ein grober Überblick verschafft. Interessiert mich das? Schaue ich mir das an. Das mag man von Produzentenseite oft nicht glauben, aber ich stelle das selber häufig fest, da wird nicht alles gehört. Bei Leuten, von denen ich weiß, dass sie meinen Podcast halbwegs regelmäßig hören, die nehmen auch nicht alles wahr, was ich sage, sondern da wird manchmal so ein bisschen intensiver zugehört, dann kriegt man mal so ein Teil nicht mit, dann driftet man mit den Gedanken auch mal ab, weil das ist, gerade mein Podcast ist das beste Beispiel dafür, das habe ich schon ein paar Mal gehört, es ist manchmal sehr lang, wenn die ganze Zeit nur eine Person redet, es ist eintönig und dann hört man manchmal vielleicht auch nicht so aufmerksam zu. Die Kritik habe ich selber bekommen. Im YouTube-Bereich ist es sogar eher noch stärker der Fall. Da habe ich mit Leuten, die bei YouTube produzieren, auch die Tatsache gehört, die Leute gucken meistens nicht länger als 7 Minuten. Das ist so die Obergrenze, 7-8 Minuten. Länger kann man das eigentlich nicht machen. Deswegen gibt es so diese magischen 10 Minuten Länge. Und dann wird auch nicht alles geguckt. Und das Anbieten von Ansprungmarken, Kapitelmarken oder sowas erleichtert das natürlich. Auch da habe ich dann nochmal eine Kritik oder eine Ergänzung bekommen zur letzten Sendung. Kapitelmarken bieten außerdem auch noch den Vorteil, das habe ich in dieser Diskussion auch nochmal gehört, da auch Bilder einzufügen, wenn man aus seinem Podcast ein YouTube-Video macht und an die Stellen dann eben auch nochmal die Cover einschneidet, kann man auch das nochmal ein bisschen kompensieren. Aber auch das wird im Audiobereich nicht immer genutzt. So, und jetzt erwartet man von mir, dass ich mich durch, ich sage, ich werde jetzt Deutsch sprechen. Ich werde jetzt kein Blatt mehr vor den Mund nehmen. Das wurde mir in dieser Diskussion auf Twitter am 6. Januar vorgehalten, dass ich da schon sehr ausfallend geworden bin. Bin ich. Werde ich nicht bestreiten. Ich werde jetzt normal reden, wie jemand, der das vielleicht von außen betrachtet. Ich habe genügend relativiert im letzten Beitrag. Ich werde das nicht mehr tun. Ich werde hier nicht mehr relativieren, sondern ich werde ganz gerade ausreden. Denn offensichtlich ist Relativieren, reicht das nicht, um in irgendeiner Art und Weise sich zu erklären. Na, ich bitte das nicht falsch zu verstehen, sondern ich rede jetzt Deutsch. Wenn ich mich durch eine Stunde lang uninteressanten Mist quälen müsste, wenn das von mir erwartet wird, The Walking Dead interessiert mich nicht. Das Thema habe ich für mich vor sehr langer Zeit abgeschlossen. Das ist kein Thema, was mich interessiert. Ich habe mir bereits eine Meinung dazu gebildet. Ich habe diesen Podcast oder diese Aufnahme von Talk Talk Fox angeschnitten, um mir einen Eindruck davon zu machen, wie es in den ersten 5 bis 10 Minuten ist. Habe mich dann tatsächlich durchgeskippt. Das ist tatsächlich so. Das habe ich in der Sendung davor auch gesagt. Und habe mir dann einen Eindruck verschafft von dem Restlichen, was dort geboten wird. Und habe dann auch gesagt, nein, das hat mich technisch und optisch nicht abgeholt. Der Tony Army, der damit in der Sendung saß, war tatsächlich in schwarz-weißen Standbildern zu sehen, weil man wahrscheinlich, das ist meine Deutung der Situation, versucht hat, die Datenmenge zu reduzieren, um ihn überhaupt noch über die Leitung zu bekommen. So, um überhaupt noch irgendwas. Das ist meine Deutung der Situation, weil ansonsten stellt man das Bild nicht auf schwarz-weiß. Ich habe ein bisschen technisches Verständnis dafür. Die nächste Sendung, die Weihnachtsempfehlungssendung, auch da habe ich mich größtenteils durchgeskippt, hab mir einige Beiträge angehört, weil auch da fehlte mir die Zeit. Auch da fehlte mir die Zeit, das komplett zu hören. Ich habe eine Viertelstunde davon gehört, von der anderen Sendung auch ungefähr, oder geguckt, davon von der anderen Sendung eben auch eine Viertelstunde, sodass ich von drei zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Sendung 1,5 gesehen habe. Ich glaube, das kann man ganz gut sagen. Und der Grund, warum ich mir diese Weihnachtssendung nicht angeguckt habe, und auch da bleibe ich jetzt einfach bei meiner persönlichen Meinung, ist, dass ich keinen Bock auf Marco habe. Ich habe keinen Bock auf den Fadenaffen. So, das ist meine persönliche Meinung. Der Typ ist mir unsympathisch. Das ist mir in der Sekunde aufgefallen, wie er in der ersten Folge auftauchte. Das ist einfach nur ein persönlicher Eindruck. Da sitzt jemand, mit dem ich so nichts anfangen kann. Mehr nicht. Das ist nicht begründet. Ich habe mit ihm nie großartig auf Twitter zu tun gehabt. Das, was er macht, ist, das ist irgendwie sein Delight-Blog oder sowas. Ich habe mir das eine Zeit lang kurz angeguckt. Das holt mich auch thematisch nicht ab, deswegen konsumiere ich das nicht. So, das ist der Grund, warum ich mir diese Weihnachtssendung nicht ganz angeguckt habe. Weil da 50% der Beteiligten, so also in der ersten Sendung kann man da noch drüber hinwegsehen. Weil da sind 5 Leute, wo ich zwei Personen, also den Hendrik und die Sarah Burini, sehr sympathisch finde. Die Erbse ist mir weitestgehend, die Erbse und der Toni, die sind mir, das ist okay, so da, denen habe ich so nichts zu tun. Und der Marco ist dann eben als 5. Person, das kann man verschmerzen. Aber wenn 50% der Leute, die da sitzen, dass man mit denen keinen Vertrag hat, das ist tödlich. Das ist meine persönliche Meinung, das ist nicht begründet, das ist einfach nur ein erster sympathischer Eindruck. Nein? Wenn man jetzt hingeht, ja Steffen, du bist auch überhaupt nicht sympathisch, bla bla bla bla bla. Ja, okay, komm, interessiert mich halt einfach auch überhaupt nicht, tut mir leid. Nein? Wenn ihr meinen Kram nicht hören wollt, dann hört ihn halt nicht. Nein? So, und genau aus dem gleichen Grund sage ich, dass Talk Talk Fox für mich nichts ist. Da sind Leute im Team, die dann eben in einigen Sendungen 50% der Belegschaft ausmachen, die ich also überhaupt nicht interessant finde, also nicht mal irgendwie interessant, nicht mal in irgendeiner Art und Weise, also verfolgenswert, was ja bei Podcasten und auch bei YouTube ganz wichtig ist, dass man Leute, charismatische Personen, im Zweifelsfall interessante Leute da sitzen hat, zumindest ist es für mich so, denen man dann tatsächlich auch zuhören möchte, ne, wo einen die Meinung interessiert. Und selbst wenn es nur dafür ist, weil man vielleicht anderer Meinung sein möchte oder weil man das als Realitätsabgleich braucht oder weil man wissen möchte, wie denkt er über diese Dinge. Aber wenn das noch nicht mal gegeben ist bei einer Person, warum soll ich mir dann eine Sendung mit ihm angucken oder anhören? Also das ist meine Herangehensweise. Und genauso wird eine Zuschauerschaft da dran gehen, genauso wird jemand, der über einen Ersteindruck in diese Sendung kommt, an diese Sache rangehen. Das ist jemand, also nicht, ich will das gar nicht verallgemeinern. Das geht hier wirklich, das ist mein Projekt. Die Sendung heißt die Sendung mit dem Nerd. Ich bin der Nerd. Das ist meine Sendung. So, da rede ich über meine Meinung. Das ist keine Verallgemeinerung. Das habe ich in der letzten Sendung auch gesagt. Mir hat es nicht gefallen, guckt rein, ob es für euch was ist. Ne? Mich hat es nicht abgeholt. Das ist meine Meinung gewesen, nichts anderes, keine Allgemeingültigkeit. Da waren technische Verbesserungswünsche dabei. Ich habe auch gelobt, dass in der Weihnachtsfolge dann eben MyComics als Preview-Möglichkeit eingesetzt wurde, dass Sarah Burini, so wie es mir hinterher gesagt wurde, sich währenddessen mit dem Chat beschäftigt. Das wusste ich nicht. Das wird nicht kommuniziert. Das ist nicht gesagt worden. Hendrik meinte dann doch, dass die Zuschauer wüssten das. Ich wusste das nicht. Mir war das neu. Ne? Für mich sah es so aus und das macht sie in anderen Produktionen, wo sie beteiligt ist. Also in Sendungen, sie war in einer Sendung, die Weisheit, da hat sie das ganz genauso gemacht. Der Weisheit, Entschuldigung. Da hat sie das ganz genauso gemacht und ich habe es deswegen gemerkt, weil dieses Tickern und Klackern da vorher nicht dabei war. In anderen Podcasts, in denen sie halt zu Gast gewesen ist, hat sie das auch gemacht. So, und das ist, was sie dann da schreibt, kann ich nicht sagen, weil das, ich möchte von meinen oder von den Leuten, die mir da was präsentieren, auch persönlich angesprochen werden. Ich möchte das Gefühl haben, dass sie sich mir widmen. So, und das hat Sarah Burini de facto nicht gemacht. Dass sie in anderen Sendungen live währenddessen gezeichnet hat, koloriert hat und sowas, das habe ich dann hinterher von einer Freundin gesagt bekommen, die Sendung gesehen hat. Ne? Das war eine von diesen verschollenen oder noch nicht veröffentlichten Sendungen. Aber wie soll ich eine Sendung reviewen, die noch nicht mal verfügbar ist? Wie soll ich mir einen Ersteindruck oder überhaupt erstmal einen Eindruck von irgendwas geben lassen, wenn das noch nicht mal irgendwie anwählbar ist? Oder zumindest zu dem Zeitpunkt, als ich die Sendung aufnehme, oder aufgenommen habe, das noch nicht erreichbar ist. Weil ein paar Tage später waren die Sendungen tatsächlich da, da war mein Eindruck aber bereits gefasst, meine Meinung über die Sendung gefasst. Wäre diese zweite Folge, wo Sarah Burini angeblich malen soll, oder die fünfte, ich weiß nicht, in welcher von den beiden Folgen sie das tut, das kann ich wirklich nicht sagen, weil ich habe diese Sendung auch jetzt nicht gehört, weil auch Talk Talk Fox mich jetzt immer noch nicht interessiert. Ne? Hätte sie das in einer der Sendungen gemacht, bei denen ich auch die Möglichkeit gehabt hätte, das zu kritisieren, dann wäre mein Urteil vielleicht auch anders ausgefallen. Das hätte sich vielleicht dann nochmal anders ausgestattet oder die Mängel, die ich dann eben in der ersten Folge bemerkt habe, sich in den Folgen, welche waren das jetzt nochmal genau, 3 und 4, hätten die sich in irgendeiner Art und Weise ausgemerzt. Und dann Sarah Burini war in beiden anderen Folgen nicht zugegen, da waren es wirklich nur Marco und Toni. Ich glaube, da ist auch Toni, die jeweils in den Sendungen verfügbar. Das heißt, Sarah konnte sich in dieser Sendung, in beiden Sendungen nicht verbessern, weil sie nicht dabei war. So, ich konnte nur Sarahs Leistung in der ersten Sendung kritisieren, mehr hatte ich nicht. Und die erste Sendung habe ich ganz in ihrer vollen Länge, nicht ganz in einem Stück, sondern in zwei Etappen habe ich die geguckt und habe das auch für den ersten Eindruck auch als gut befunden und habe gesagt, da ist noch Luft nach oben und diese Luft nach oben wurde in den Folgen 3 und 4 nicht ausgenutzt. Ich weiß nicht, wie es in Folge 2 übrigens über das Thema Messe ist, weil auch das Thema Messe hat mich jetzt nicht so abgeholt, weil 1,5 Stunden ist eine Menge. Eine Sendung war 1:40, die andere 1,5 Stunden circa, die sind sehr lang. Die Zeit muss man abends auch haben. Und eine halbwegs regelmäßige YouTube-Sendung muss man auch erstmal mit einplanen. Ob man das so leicht irgendwie in den Tagesplan mit einbeziehen kann, weil man ja auch sonst noch Sachen konsumiert. Es ist ja nicht so, dass Talk Talk Fox das einzige Videoformat ist, was es da draußen gibt. Es gibt ja noch 1 Million andere Dinge, ne, die man da auch noch konsumieren kann. Ich habe eine sehr, sehr lange Podcast-Liste, für die ich innerhalb der Woche auch noch Zeit finden muss, was mir Gott sei Dank nicht so schwer fällt, weil ich höre diese Sachen gerne und da sind Leute dabei, die ich sympathisch oder interessant genug finde, dass ich hören möchte, was sie dazu zu sagen haben. Nicht alle Leute in allen Podcasts, die da sitzen, finde ich automatisch sympathisch, ne? Sondern es sind Leute dabei, die ich interessant genug finde, um mich an denen gedanklich auch zu reiben, um meinen eigenen Standpunkt zu überprüfen, um einen Realitätsabgleich mit diesen Menschen zu machen. Und das hat mit Sympathien natürlich erstmal wenig zu tun, aber das ist gerade in dem Videoformat, wo man Leuten dann auch zugucken muss, wie sie Dinge machen. Wenn man dann da sitzt und denkt, so, ach man, der Typ geht mir schon allein vom Angucken auf die Nerven. Das ist nichts Persönliches gemeintes, weil ich kann das nicht persönlich beurteilen. Ich kenne den Menschen nicht persönlich. Ich kenne ihn nicht mal von Twitter, weil ich nie irgendwie großartig mit dem Kontakt hatte und kann das überhaupt nicht beurteilen. Dazu kommt dann eben auch so diese sprunghafte, ne? Schlechte Audioqualität nur gerade nicht, aber schlechte Bildqualität und dann eben vor allem diese wechselhafte Bildqualität, was natürlich ein ziemliches Manko in dem Videoformat ist. Und das zu relativieren mit, ja, wir arbeiten da dran. Ja, interessiert mich nicht, wir arbeiten da dran. Ich kann nur das bewerten, was da ist. Und das wird ja von mir verlangt. Ich soll ja das bewerten, was da ist. Und wenn das, was da ist, auf Deutsch gesagt, und ich bleibe jetzt bei meinem deutschen Duktus, den ich hier anschlagen wollte, scheiße ist, wäre mir gesagt worden, Sarah Burini kümmert sich um eure Fragen im Chat oder unterhält sich währenddessen mit euch oder stellt Bilder von sich rein oder weiß der Geier was, dann wäre das okay gewesen. Dann hätte ich auch den Eindruck nicht gehabt, sie kümmert sich währenddessen um was anderes, weil sie sich natürlich auch um den Chat kümmern, der Sendung zuträglich ist. Nur für den Konservengucker muss dieser Eindruck oder zumindest bei einem Teil einfach entstehen. Und das ist ein gültiger Kritikpunkt, natürlich. Weil woher soll ich wissen, dass sie den Chat bedient, wenn ich nicht mal weiß, ob die da sowas Ähnliches machen? Ich meine, ich weiß, dass es möglich ist, dass es da einen Chat gibt. Das weiß ich, weil ich habe Twitch glaube ich, für 10 Minuten geguckt. Ich weiß, wie so ein Streaming-Ding aussieht von innen. Das war auch schon alles. Ne? Und ich bin einfach, und das habe ich auch in meiner Review gesagt, herangegangen an die ganze Geschichte als Konservengucker, als jemand, der hinterher ausschließlich die Aufzeichnung geguckt hat, weil ich mich nicht mehr von einem Medium zeitlich und räumlich binden möchte, sondern ich möchte frei wählen, wann und wo ich meine Medien konsumieren möchte. Und wenn ich die Entscheidung treffe, mir eine Aufzeichnung anzugucken, dann sehe ich das wie einen Film an. Ne? Das heißt, die Aufzeichnung von einem Livestream ist für mich wie ein Film, den ich mir dann angucken möchte, wann ich ihn sehen möchte. Dementsprechend bin ich kein Streamgucker. Ich gucke auch kein TV mehr. Also kein herkömmliches TV im Sinne von Rundfunk-TV, ARD, ZDF, RTL, ProSieben, irgendwas, genau aus diesen Gründen, weil ich mich von einem Medium nicht mehr räumlich und zeitlich binden möchte. Deswegen ist Podcast für mich eine absolute Offenbarung. Und es kann auch gut sein, dass ich mal einen Film nicht zu Ende gucke, weil der Film mich in den ersten 30 Minuten langweilt, weil ich da schon merke, dass da technische Mängel einfach vorherrschen, weil da Dinge wie ein gutes Drehbuch oder wie eine vernünftige Regie nicht stimmen, weil die Kameraführung, also würde man einen Ed Wood-Film tatsächlich sachlich bewerten, Plan 9 from Outer Space, um da mal bei zu bleiben, dann ist das einfach ein schlecht gemachter Scheißfilm. So, aber er hat diesen Kultstatus eben, weil Ed Wood dahinter steht und der Film so grandios scheiße ist. Tok Tok Fox ist nicht grandios scheiße. Tok Tok Fox ist in seiner Machart noch, und auch das habe ich in meiner ersten Review gesagt, noch nicht das, was ich mir unter einer, naja, zumindest war es in den letzten Tagen so, letzten Monaten so, ja, ich glaube zweiwöchentlichen, halbwegs regelmäßigen Internetsendungen, das ist nicht das, was ich mir angucken möchte. Ne? Und ich möchte auch nochmal betonen, ich habe nicht Tok Tok Fox und Panels verglichen, sondern ich habe das sind für mich zwei verschiedene Ansätze, zwei verschiedene Formate. Bei den einen ist Geld und ein Sponsor dahinter und Tok Tok Fox macht das alles DIY. Das ist mir bewusst. Das muss ich auch entwickeln. Ich weiß das selber. Ich weiß selber, wie lange das dauert, bis man irgendwann mal sowas wie ein Workflow hat. Ich podcaste seit über 2 Jahren. Ich weiß, dass es dauert. Und dass man erst, dass ich das alles einspielen muss. Und vielleicht dauert es auch bis Folge 10. Nur ich wollte mir nicht 10 Folgen davon angucken, besonders weil ja eben erst 3 Folgen verfügbar waren. Und das hat ja auch wahnsinnig lange gedauert, bis Folge 2 dann irgendwann mal wieder aufgetaucht ist. Die Folge war ja aus Gründen, die ich jetzt nicht mehr näher beleuchten kann, war ja verschollen, weil Hitbox die, glaube ich, irgendwie gefressen hat oder keine Ahnung. Ich habe das nur am Rande mitgekriegt. Und ich kann für meinen Teil, kann ich einfach nicht empfehlen. Also ich kann nicht empfehlen, die Sendung aus folgenden Gründen zu gucken, sondern ich kann einfach nur sagen, macht euch einen eigenen Eindruck. Und wenn euch eine Walking Dead Sendung 60 Minuten, wo der Comic nochmal durchgesprochen wird, das ist schwierig. Und es gibt noch keine Audioversion. Und auch das habe ich gesagt. Wäre ich thematisch 100%ig an Tok Tok Fox interessiert, ich könnte mir selber eine MP3 ziehen. Das ist mir, ne, das ist technisch, ist das ein Handgriff, dann hat man von dem YouTube-Video eine MP3. Da gibt es Internetseiten für, Tools für und so weiter und so fort. Aber einen Podcast aufzusetzen ist keine Kunst. Jemand, der ein Streaming aufsetzen kann, der YouTube macht und so weiter und so fort, ist technisch versiert genug, innerhalb von einem halben Nachmittag sich ein Fürz zu installieren. Es muss kein WordPress mit Podlove sein, ist technisch in der Lage, ein Fürz zu installieren, sich günstig irgendwo Webspace zu besorgen. Und ich hatte Hendrik auch gesagt, nimm Uberspace, wir sind selber bei Uberspace. Bei der Umschlagzahl, die wir an Abrufen haben, ist Uberspace genau richtig für uns, weil wir haben nicht 1 Million Hörer und so weiter und so fort, sondern das sind wirklich nur eine Handvoll hier auf diesem Network, in Anführungszeichen. Uberspace ist super günstig, das kostet im kleinsten Paket, also wenn man genau nur das bezahlen möchte, was man bezahlen möchte, dann zahlt man 12 Euro im Jahr, das ist definitiv zu handeln. Man muss natürlich dann gucken, dass man mit dem Traffic nicht größer wird als das, was da ist, aber dann macht man eben die Audiodateien relativ klein. Das ist gar kein Problem. Ne? Auch, dass man daran arbeiten möchte, überwiegt für mich nicht die thematischen Mängel und dass es mich einfach wirklich nicht interessiert, was bei Talk Talk Fox passiert. Es interessiert mich nicht und ich habe das gesagt. Ich habe gesagt, dass das, was ihr macht, thematisch mich in den ersten 5 Sendungen nicht abholt. Ich weiß, dass das jetzt gerade sehr lang ist, aber ich habe das Gefühl, mich rechtfertigen zu müssen. Dass die erste Sendung nicht kategorisch und dass die erste Sendung nicht exemplarisch ist für das, was vielleicht noch kommt. Ja, okay, aber das kann ich nicht beurteilen. Ich kann nichts beurteilen, was noch nicht da ist, was noch nicht gemacht worden ist. So, und es kann gut sein, dass in den Sendungen, weiß ich nicht, der Bär steppt und der Papst im Kettenhemd boxt und weiß der Geier was. Ich konnte es nicht sehen, es war nicht da. Und ich habe das auch gesagt. Ich habe gesagt, ich kann das nicht gucken, wir sind hier noch vor Weihnachten. Und mein Eindruck war, für mich ist es nichts. Und das bleibt dabei. Talk Talk Fox ist für mich nichts. Ich habe bewertet, was ich in der ersten Folge gesehen habe und auch Pros genannt, die ich in den anderen beiden Folgen, die ich durchgeskippt habe, und auch das habe ich in der ersten Folge, in der ersten Review gesagt, dass ich die Folgen nicht ganz gesehen habe, die habe ich auch erwähnt. Nämlich, dass der Bildschirm abgegriffen wird, dass das Optische ein bisschen versucht wird zu kompensieren, dass das natürlich ein Vorteil ist, den ein Videoformat vor einem reinen Audioformat hat. Und ja, Steffen Liebschner hat das nochmal versucht zu relativieren. Es gibt die Möglichkeit, das auch im Podcast-Bereich zu kompensieren, aber das wird leider in dem Maße nicht genutzt von Zuschauerseite. Ich rechne das immer hoch an, wenn das von Podcast-Seite aus angeboten wird, aber der Fakt ist leider, dass sowas nicht konsumiert wird. Das ist leider so. Es gibt da einen Beitrag von irgendeinem Podlove-Workshop von Nele Heise. Da müsste man sich bei YouTube mal raussuchen, wo sie irgendwie eine Viertelstunde, 20 Minuten so eine Online-Studie vorstellt, wo einfach ganz klipp und klar gesagt wird, die meisten abonnieren das noch nicht mal über den RSS-Feed, sondern hören sie mal eine Seite. Das ist tatsächlich eher die Regel. Der durchschnittliche Podcast-Hörer abonniert das nicht über RSS-Feed. Das ist echt erschreckend. Und der durchschnittliche Podcast-Hörer ist nicht du, bin auch nicht ich, also als Super-Mega-Nerd, der alles an einem Platz haben möchte und alles super sortiert und bla bla bla bla, sondern der normale, durchschnittliche Podcast-Hörer, der von den Leuten, die Studie eben tatsächlich befragt haben, der durchschnittliche Podcast-Hörer ist Lieschen Müller, die gelegentlich mal einen ZDF oder HR3-Podcast hört, weil man die Sendung verpasst hat. Mein Vater ist ein gutes Beispiel dafür, der hatte 3 Radioformate und Hoaxilla. Das waren die 3 Formate und auf Huxel habe ich ihn noch gebracht. Um das abzuschließen. Ich habe mich in dieser Diskussion persönlich angegriffen gefühlt. Ich entschuldige mich dafür, dass ich laut geworden bin. Das ist meine Art. Ich bin sehr aufbrausend in solchen Situationen, weil ich das Gefühl hatte, die haben sich auf den Schlips getreten gefühlt, weil denen mal keiner Zucker in den Arsch geblasen hat. Ne? Weil die erwartet haben, oh ja, wir machen hier was ganz Tolles und alle sind total begeistert. Nee, alle sind nicht total begeistert. Es gibt etliche Leute, die meinen Podcast hören und sagen, was ein Scheiß, und nie wiederkommen. Das ist Standard im Podcast-Bereich. Die können sich die eine Folge ansagen, ne, gefällt mir nicht und kommen nie wieder. Schreiben keine Kritik, machen keine Verbesserungsvorschläge, sondern gucken rein, interessiert mich nicht, wird gelöscht. Das ist Standard. Man bekommt in diesem Bereich keine konstruktive Kritik von niemandem. Es sei denn, jemand hat wirklich das Sendungsbedürfnis, sich an einer Sendung zu beteiligen, dann hat man das Glück, tatsächlich mal ein bisschen Feedback zu bekommen. In der Regel sind die Hörer Leute, die einfach nur das einmal wahrnehmen und sagen, interessiert mich nicht, ich gehe weiter. Das ist Standard. Eigentlich hätte man froh sein können, dass sich jemand wirklich mal damit auseinandergesetzt hat, sich 10 Minuten Zeit in seiner eigenen Produktion, in seinem eigenen Angebot widmet, das vorstellt, sagt, hier ist mein Eindruck. Anstelle rumzubashen, zu sagen, du kannst das nicht beurteilen, ne? Du hast gültige Kritikpunkte, aber die werten wir jetzt ab, weil du hast ja nicht alles gesehen. Es kann sein, dass Ratte schmeckt wie Hähnchen. Ich werde es nie erfahren, weil ich werde keine Ratte essen. Ne? Das war jetzt fast ein Zitat aus Pulp Fiction. So viel zu dem Thema. Wenn jemand der Meinung ist, da was ganz Großes, Hollywood-taugliches produziert zu haben und man dann gesagt bekommt, sorry, war nicht so gut oder vielleicht ist die Außenwahrnehmung eine andere. Ja, sorry. Ne? Dann ist das meiner Meinung nach eine fehlende Kritikfähigkeit, eine falsche Herangehensweise an Publikum. Und wenn Sarah Burini sagt, man arbeitet im Hintergrund fieberhaft an Dingen und dass natürlich auch die Zeit begrenzt ist, ja, da sehe ich alles ein, weiß ich selber. Aber ich von meiner Seite aus wäre tatsächlich froh, wenn mir mal einer sagen würde, Steffen, du erzählst bei Nerd, Nerd, Nerd immer nur Kacke, die Podcasts sind nicht lustig, das ist nur anstrengend, das ist zu lang, bitte mach weniger oder andere Themen. Ich würde mich freuen. ne, wenn das sachlich und ruhig, und das habe ich gemacht, sachlich und ruhig, ich bin nicht laut geworden in meiner ersten Kritik, nichts, wenn das sachlich, ruhig und konstruktiv vorgebracht würde, ich wäre froh, sowas zu bekommen, weil dann könnte ich hingehen und könnte den Leuten vielleicht ein Angebot machen, was besser auf die Leute angepasst ist oder was den Leuten mehr gefällt, was ich auch nicht machen möchte. Ich möchte niemandem nach dem Mund reden, sondern ich möchte das machen, worauf ich Bock habe, und das wird dann eben mit einer geringeren Hörerschaft, mit einer kleineren Hörerschaft dann eben quittiert. Nur damit muss ich leben. Eine kreative Freiheit, die ich mir herausnehme, bedeutet dann eben auch, dass man ein spezielleres Publikum hat. So. Und dieses spezielle Publikum ist im Falle von Talk Talk Fox dann eben Leute, die The Walking Dead lesen und gucken, und Leute, die Horrorcomics lesen, Leute, die auf Messen gehen, und ich falle in keine dieser drei Kategorien. In keine davon. Und dann muss ich sagen dürfen, Leute, das, was ihr macht, interessiert mich nicht. Oder, wie im Falle von The Walking Dead, geht mir sogar am Arsch vorbei. So. Und da muss ich mir nicht anhören lassen, ich könnte das nicht beurteilen. Weil, wie gesagt, 60 Minuten lang The Walking Dead höre ich mir nicht an, um hinterher zu sagen, das war uninteressant. Weil, dass es uninteressant ist, weiß ich ab Minute 1. Und ich hätte mir vielleicht, und ich sage extra vielleicht, diesen ganzen Wust, also diese ganzen 60 Minuten sogar angehört, wäre die Optik interessant. Ich weiß nicht, ob ich mir The Walking Dead bei Panels angeguckt hätte. Kann ich nicht sagen. Die haben, Blitz und Tim haben in Panels auch über Deadly Class gesprochen. Auch den Comic habe ich schon angelesen. Es hat mich nicht interessiert. Den Beitrag habe ich tatsächlich auch nicht gesehen. Ne? Auch da habe ich vorgespult. Aber dann gibt mir die Möglichkeit vorzuspulen und macht nicht 60 Minuten The Walking Dead. Und ob da hinten noch irgendwas anderes kam, kann ich nicht sagen, weil ich ja vorher schon abgeschaltet habe. Das war ein Abschaltimpuls. Das war ein Abschaltimpuls. The Walking Dead ist für mich ein Abschaltimpuls. Für mich als Zuschauer. Denk da mal drüber nach. Das soll es für heute gewesen sein. Ich habe das viel zu lange gemacht. Ich muss das runterschneiden. Definitiv. Aber das ist für mich ein Reizthema gerade. Ich musste mir diese Wut irgendwie dann, oder diesen Ärger auch tatsächlich, ein bisschen von der Seele reden. Ich denke, ich habe meinen Standpunkt jetzt hier deutlich erklärt. Ich bin jetzt hier gerade Aufnahmezeitpunkt 45 Minuten. Ich hoffe, dass ich das noch runtergeschnitten kriege, dass ich die ganzen heftigen Rant-Dinge hier rausschneiden kann, weil ich wiederhole mich hier auch mehrfach. Das ist alles, was ich zu dem Thema sagen kann. Na, Talk Talk Fox war die Zeit nicht wert. Tut mir leid. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.